Wien 9, Rögergasse 4. Wohnung von Mariam, Leo und Gisela Lindauer. Mariam Lindauer wurde am 25.07.1897 in Kolomea im ehemaligen Galizien geboren. Sie war die Tochter von Reisel Buchhalter und Scheier Glaser, der in der Stadt eine kleine Glaserwerkstätte betrieb. Die Familie war bitterarm und lebte zu zwölft. Mariam hatte 5 Brüder und 4 Schwestern auf 2 Räumen. Die Kinder mussten dem Vater bei seinen Reparaturarbeiten an Fenstern in der Umgebung helfen. Mariam ging vermutlich während oder am Ende des Ersten Weltkrieges nach Wien, wo ihre Schwester Frieda schon seit 1911 lebte. Die beiden lebten zusammen in der Blumauergasse, Wien 2, und später, als Frieda Pension Lindenbaum, später Bacher, geheiratet hatte, in der oberen Donaustraße 45a. Mariam bekam zwischen 1919 und 1937 8 Kinder, von denen 2 noch im Babyalter verstarben. Wer der Vater all dieser Kinder war, ist bis heute nicht ganz sicher, denn geheiratet hat sie jedenfalls nie. Vieles spricht aber dafür, auch Gerüchte, von denen die Enkeltöchter von Frieda und Benzion berichteten, dass Benzion auch der Vater von allen Kindern der Mariam war. Die beengten Wohnverhältnisse und die offensichtlich problematischen Beziehungsverhältnisse führten dazu, dass sie all ihre Kinder bald nach der Geburt in Pflege oder zur Adoption freigab. Auf diese Weise überlebten 2 der Kinder, Cecilia und Anna, den Holocaust. Eines kam zurück nach Galizien und von ihm gibt es keine Spuren mehr. Das Jüngste ging, nachdem es vorher in seinen ersten 4 Lebensjahren an 5 verschiedenen Pflegeplätzen und in Heimen gelebt hatte, mit einem Kindertransport nach Holland und überlebte so. Da Mariam nie die österreichische Staatsbürgerschaft bekommen hatte, gab es auch schon in den frühen 30er Jahren mehrfach den Versuch, sie zu überreden, samt den Kindern nach Polen zurückzukehren, was sie mehrfach ablehnte. Im November 1941 wurde sie aufgefordert zu packen. Sie werde in den Osten umgesiedelt. 2 der Kinder, Leo und Gisela, sah sie auf diese Weise nach langer Zeit zum ersten Mal in der Sammelstelle Sperlgasse wieder. Alle 3 wurden mit dem 5. Transport aus Wien ins Ghetto von Lodz deportiert, wo sie in der Rembrandtstraße 12 gemeinsam mit 17 anderen fremden Menschen auf 2 Zimmern hausten. Wegen hoffnungsloser Überfüllung des Ghettos und der beginnenden Endlösung wurden Mariam und die beiden Kinder, damals 8 und 9 Jahre alt, neuerlich auf Transport geschickt. Die Reise ging vermutlich ins ca. 70 Kilometer entfernte Vernichtungslager Kulmhof. Ob die 3 auf dem Weg dorthin oder wie Tausende vor und nach ihnen im Lager umkamen, ist nicht gesichert. Die amtliche Meldung lautet: Tod ohne Bestätigung. Einige Monate später wurde im Völkischen Beobachter angekündigt, dass das Vermögen von Mariam, Leo und Gisela Lindauer eingezogen werde. Susanne Schönbrunner.